Zum 25. Jahrestag der Ernennung von Genossen Kim Jong-il zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee und zum 5. Jahrestag von Marschall Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee startete die Delegation der Demokratischen Partei Khmer von Kambodscha unter Leitung vom Vorsitzenden Ho Meng-hien, der diesjährige Botschaft in diesem Land, einen Gratulationsbesuch ab. Die Delegation legte an den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il einen Blumenkorb nieder und bezeigte ihre Hochachtung. Und aus Anlass des 5. Jahrestages der Ernennung von Genossen Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee und zum neuen Jahr besuchten die Persönlichkeiten der Dutzende Einheiten Chinas wie der Ex- und Import GmbH für Petroleum der chemischen Industrie Zhang Wu in Dandong und die Donghang Tongyu Nahrungsmittel GmbH, die DVK-Vertretung in China, und legten an den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumenkörbe nieder und verneigten sich davor.